wenn du es siehst, bleib stehen. Halt es fest, lass es geschehen. Geh doch am Glück nicht vorbei. Glaub an dich, du bist frei. Steh auf und nimm, was das Leben dir gibt. Oft ist das Eis, auf dem du stehst, sehr dünn. Und du siehst in allem kaum noch einen Sinn. Du fragst dich, muss es so sein? Derselbe Trost, Tag aus, Tag ein. Befreie dich und lauf endlich los. Geh doch am Glück nicht vorbei, glaub an dich, du bist frei. Wenn du es siehst, bleib stehen. Halt es fest, lass es geschehen. Geh doch am Glück nicht vorbei. Glaub an dich, du bist frei. Steh auf und nimm, was das Leben dir gibt. Die Mauer vor dir scheint dir viel zu hoch. Und das Weitergehen ist fast hoffnungslos. Vergiss doch mal, was war. Vielleicht werden Träume wahr. Frag nicht, wieso, und geh deinen Weg. Geh doch am Glück nicht vorbei. Glaub an dich, du bist frei. Wenn du es siehst, bleib stehen. Halt es fest, lass es geschehen. Geh doch am Glück nicht vorbei. Glaub an dich, du bist frei. Steh auf und nimm, was das Leben dir gibt. Geh doch am Glück nicht vorbei. Glaub an dich, du bist frei. Wenn du es siehst, bleib stehen. Halt es fest, lass es gehen.